Mein Name ist Ryan Dykes und dies sind unsere aktuellen Schlagzeilen. Mensch besiegt Maschine, Zukunftsprobleme für Niedersachsens Randregion und HSG verliert gegen Nordheim. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Die wirtschaftlichen Zukunftschancen sind in Niedersachsen ungleich verteilt. Während die Landeshauptstadt Hannover, der VW-Standort Wolfsburg und dessen Nachbarkreise gute Zukunftschancen haben, drohen Regionen im Harz und an der Küste weiter abgehängt zu werden. Das geht aus dem vorgestellten Zukunftsatlas 2016 hervor. Für ihre Analyse hatten die Wissenschaftler 29 Kategorien berücksichtigt, etwa die konjunkturelle Lage, die Situation auf dem Arbeitsmarkt oder die Altersstruktur der Einwohner. Der Landkreis Nienburg rangiert bundesweit auf Platz 357 der insgesamt 402 kreisfreien Städte und Landkreise Deutschlands. Am Sonntag veranstaltete der Museumseisenbahnverein Bruchhausen-Vilsen den Wettkampf Mensch gegen Maschine. Über 200 Läufer traten auf der fast 8 Kilometer langen Strecke von Bruchhausen-Vilsen nach Asendorf gegen einen Dampfzug an. Vereinsvorsteher Bernd Furch weiß, wer gewann. Ja, leider nicht die Maschine, sondern die Menschen. Die waren doch etwas schneller als wir. So sind wir denn nur auf Platz 21 beim ersten Lauf gekommen. Das Wetter war leider nicht so optimal. Gut, hat aber der Veranstaltung keinen Schaden gebracht. Die Vorbereitungen waren natürlich dann im Regen. Aber die Besucher haben sich gefreut, hatten Spaß gehabt und auch der Läufer hat es gefallen. Im Bereich der berufsbildenden Schule in Nienburg ereignete sich am vergangenen Donnerstag zwischen 9 und 17 Uhr im Bereich der hinteren Parkplätze eine Verkehrsunfallflucht. Im besagten Zeitraum beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Citroën CX im linken Heckbereich. Die Polizei Nienburg hofft nun auf Zeugenhinweise. Und wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Die HSG Nienburg hat ihr letztes Auswärtsspiel dieser Handball-Oberliga-Saison verloren. Beim Tabellenzweiten Nordheimer HC gab es aus Nienburger Sicht eine knappe 26-27 Niederlage. Es ist somit die zweite Pleite innerhalb von nur drei Tagen. In Hildesheim verlor Schwarz-Rot am Donnerstag ebenfalls mit 26-27. Trainer Dirk Pauling zog Bilanz. Ja, das Fazit ist, dass wir guten Handball spielen können, es aber manchmal nicht über 60 Minuten lang schaffen. Aber wir haben gekämpft, haben den Rückstand nochmal wieder aufgeholt und hatten auch die Chance, was Zählbares mitzunehmen, aber haben dann in der entscheidenden Phase leider einen Ball verworfen. So ist es dann im Sport manchmal, dass dann eine Aktion vielleicht darüber entscheidet, ob Punkte mitnimmst oder vielleicht doch ohne nach Hause fahren musst. Die HSG Nienburg ist nun Tabellenfünfter. Das letzte Heimspiel steht am Freitagabend an, Gegner ist dann der Lehrter SV. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.